pfeifen, mein Liedchen weg zu pfeifen. So geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Tag der Regen und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blüte am Baum. Sie grüßen meine Lieder, und kommt der Winter wieder, sing ich noch jenen Traum, sing ich noch jenen Traum. Ich sing ihn in der Weite, auf Eises Leben und Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Auch diese Blüte spinnet und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Denn wie ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie. Der stumpfe Bursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sohle Flügel und treibt durch Tal und Hügel, den Liebling weit vom Haus, den Liebling weit vom Haus. Ihr lieben holden Musen, wart ruhig ihr der Musen auch endlich wieder aus, wart ruhig ihr der Musen.